Also heute haben wir hier eine besondere Vorlesestunde, weil die dient auch zum Gesundwerden. Ob sie hilft, kann ich nicht sagen. Kapitel 7: Ein sonderbares Quartier. Am nächsten Morgen wachte Bilbo mit der frühen Sonne auf. Sie leuchtete ihm mitten ins Gesicht. Er sprang auf die Beine, um auf die Uhr zu sehen und den Teekessel aufzusetzen und fand, dass er keineswegs zu Hause war. So setzte er sich also wieder hin und sehnte sich vergeblich nach Waschlappen und Bürste. Keins von beiden war zu haben und zum Frühstück gab es weder Tee, noch geröstete Brotscheiben, noch gebratenen Speck. Es gab nichts als kaltes Hammelfleisch und Kaninchen. Und danach musste er sich für einen neuen Flug fertig machen. Diesmal durfte er auf den Rücken des Adlers klettern und zwischen den Schwingen Halt suchen. Der Flugwind rauschte über ihn hinweg und er schloss die Augen. Die Zwerge schrien gerade auf Wiedersehen und versprachen, den Fürsten der Adler zu belohnen, wenn sie es jemals könnten, als 15 große Vögel sich von der Felsplatte erhoben. Die Sonne stand noch ganz niedrig im Osten, der Morgen war kühl und Nebel lagen in den Tälern und Schluchten und wehten da und dort um die Gipfel und Kuppen der Berge. Bilbo öffnete vorsichtig ein Auge und da sah er, dass die Vögel schon sehr hoch flogen. Die Welt weit fort war und die Berge hinter ihnen in der Ferne zurückblieben. Er schloss die Augen wieder und klammerte sich fester. »Kneif mich nicht«, sagte der Adler. »Du brauchst dich nicht wie ein Kaninchen zu fürchten, auch wenn du aussiehst, als wärst du eins. Wir haben einen schönen Morgen und angenehmen Wind. Was ist besser als fliegen?« Bilbo hätte am liebsten gesagt, ein warmes Bad und danach ein spätes Frühstück im Garten. Aber er dachte, es sei besser, überhaupt nichts zu sagen, und so löste er seinen Klammergriff ein bisschen. Nach einer guten Weile mussten die Adler wohl den Punkt erspäht haben, auf den sie zusteuerten, denn obgleich sie sich in gewaltiger Höhe bewegten, schwenkten sie ein und glitten in großen Spiralen tiefer. So flogen sie lange Zeit, und schließlich öffnete der Hobbit abermals seine Augen. Die Erde lag schon viel näher und unter ihnen gab es Bäume, die nach Eichen und Ulmen aussahen und weites Grasland, das ein Fluss durcheilte. Aber mitten aus dem Lauf des Flusses, der sich links und rechts vorbeiwinden musste, erhob sich ein mächtiger Fels, ja geradezu ein Felsenberg, wie ein letzter Außenposten des fernen Gebirges, den ein Riese unter den Riesen Meilen hinaus in die Ebene geschleudert haben musste. Rasch schwangen sich die Adler nacheinander auf die Kuppe dieses Felsens und setzten dort ihre Passagiere ab. »Fahrt wohl«, riefen sie, »wo auch immer ihr hinfahrt, bis ans Ende eurer Reise wieder wohlbehalten in euren Horsten landet.« Unter Adlern ist dies das übliche höfliche Abschiedswort. »Möge der Wind unter euren Schwingen euch dorthin tragen, wo die Sonne zieht und der Mond wandert«, antwortete Gandalf, der die korrekte Antwort kannte. So nahmen sie Abschied, und obgleich der Fürst der Adler in späteren Tagen König aller Vögel wurde, obgleich er eine goldene Krone trug und seine Häuptlinge goldene Halsketten aus dem Gold geschmiedet, das ihnen die Zwerge gaben, sah Bilbo sie niemals wieder, ausgenommen hoch in der Luft und weit weg in der Schlacht der fünf Heere. Aber da dies erst ans Ende dieser Geschichte gehört, wollen wir jetzt nichts mehr darüber sagen. Auf der Kuppe des Felsenberges gab es eine ebene Fläche. Ein gut erhaltener Pfad führte mit zahlreichen Stufen hinunter zum Fluss, den eine Furt aus mächtigen, flachen Steinen bis hinüber zum jenseitigen Grasland durchquerte. Am Fuß der Stufen lag gleich bei der steinernen Furt eine kleine Höhle, eine sehr ordentliche Höhle mit feinem Kiesgrund. Hier versammelte sich die Gesellschaft und beredete, was nunmehr getan werden musste. »Es hat mir sehr am Herzen gelegen, euch alle, wenn möglich, heil und sicher über das Gebirge zu bringen«, sagte der Zauberer, »und nun habe ich es mit Geschick und Glück auch wirklich geschafft. In der Tat sind wir jetzt viel weiter nach Osten gekommen, als ich jemals euch begleiten wollte. Denn schließlich ist dies Abenteuer nicht meine Sache. Ehe es zu Ende geht, werde ich mich noch einmal bei euch blicken lassen, aber in der Zwischenzeit habe ich mich noch um einige andere, dringende, unaufschiebbare Geschäfte zu kümmern.« Die Zwerge seufzten und schauten ganz verzweifelt rein und Bilbo weinte sogar. Sie hatten sich schon an den Gedanken gewöhnt, dass Gandalf den ganzen Weg bei ihnen bleiben und ihnen aus allen Schwierigkeiten helfen würde. »Ich will jetzt nicht gleich in diesem Augenblick verschwinden«, sagte er. »Ich kann 1 oder 2 Tage zugeben. Wahrscheinlich kann ich euch auch aus eurer jetzigen heiklen Lage helfen und ich brauche selbst ein bisschen Hilfe. Wir haben nichts zu essen, kein Gepäck, keine Ponys zum Reiten und ihr wisst nicht einmal, wo ihr seid.« »Nun, das kann ich euch immerhin sagen. Ihr seid noch immer ein paar Meilen nördlich von dem Pfad, dem wir weiter gefolgt wären, wenn wir den Bergpass nicht in wilder Eile verlassen hätten. Sehr wenige Leute leben hier in dieser Gegend, wenn sich nichts geändert hat, seit ich das letzte Mal hier vorbeigekommen bin, und das ist einige Jahre her. Aber es gibt jemanden hier, den ich kenne und der nicht weit weg von diesem Felsen wohnt. Dieser jemand schlug auch die Stufen in den großen Fels, in den Karok, so nennt er ihn, glaube ich. Er kommt nicht oft hierher, jedenfalls nicht am Tage, und es wäre auch nicht gut, hier auf ihn zu warten. Genau genommen würde es sogar sehr gefährlich sein. Wir müssen ihn aufsuchen. Und wenn alles gut geht bei unserer Begegnung, dann werde ich weiterziehen und euch wie die Adler ein Fahrt wohl, wohin auch immer ihr fahrt, zurufen. Sie baten ihn, sie nicht zu verlassen. Sie boten ihm Drachengold und Silber und Juwelen an, aber er wollte seine Absicht nicht ändern. Wir werden sehen, sagte er, und ich denke, ich habe schon jetzt etwas von eurem Drachengold verdient, vorausgesetzt, ihr könnt es überhaupt bekommen. Da hörten sie auf, in ihn zu dringen. Sie zogen ihre Kleider aus und badeten im Fluss, der an der Furt nicht sehr tief war, aber klar und steinig. Als die Sonne, die jetzt stark und warm herabschien, sie getrocknet hatte, waren sie erfrischt, aber immer noch wund und zerschlagen und ein bisschen hungrig. Bald überquerten sie die Furt, wobei sie den Hobbit trugen, und dann begann der Marsch durch das lange grüne Gras und entlang der Baumzeilen der breitarmigen Eichen und der hohen Ulmen. »Und warum wird er der Karok genannt?« wollte Bilbo wissen, als er neben Gandalf hertrottete. »Er nannte ihn den Karok, weil Karok eben sein Wort dafür ist. Solche Felsen nennt er eben Karoks. Und dieser eine ist schlechterdings der Karok, weil er der Einzige in der Nähe seiner Wohnung ist und er ihn gut kennt.« »Wer nennt ihn so? Wer kennt ihn gut?« »Der jemand, von dem ich sprach, eine wirklich große Persönlichkeit.« Ihr müsst sehr höflich sein, wenn ich euch ihm vorstelle. Ich werde euch übrigens nur ganz allmählich vorstellen, immer nur paarweise. Und ihr müsst vorsichtig sein, ihn nicht zu verärgern oder wer weiß, was sonst geschieht. Er kann schrecklich sein, wenn er böse wird, aber er ist prachtvoll, wenn er gute Laune hat. Trotzdem warne ich euch. Es ist schnell geschehen, dass er böse wird. Die Zwerge kamen alle heran, als sie den Zauberer so zu Bilbo sprechen hörten. »Ist das die Persönlichkeit, zu der ihr uns jetzt hinführt?« fragten sie. »Konntet ihr nicht jemanden finden, der ein bisschen sanftmütiger ist? Könntet ihr das alles nicht ein bisschen deutlicher erklären?« und so weiter. »Ja, gewiss. Nein, das konnte ich nicht. Und ich habe schon sehr sorgfältig erklärt,« antwortete der Zauberer ärgerlich. »Wenn ihr mehr wissen müsst, sein Name ist Beorn. Er ist sehr stark. Und außerdem ist er ein Pelzwechsler.« »Was?« »Ein Kürschner und Fellhändler, ein Mann, der Kaninchen, Angoras und Seidenhasen nennt, wenn er nicht gar ihre Felle unter der Hand in Fee verwandelt?« »Guter Gott im Himmel, nein, nein, nein«, sagte Gandalf, »seid kein Narr, Mr. Beutlin, wenn ihr es verhindern könnt, und im Namen aller guten Geister erwähnt nie das Wort Kürschner oder Pelzhändler, solange ihr 100 Meilen im Umkreis seines Hauses seid, noch Bettvorleger, Pelzumhang, Pelzkragen, Muff oder andere solche unglückseligen Wörter. Er ist ein Pelzwechsler, er wechselt seinen Pelz. Manchmal ist er ein mächtiger, schwarzer Bär, manchmal ist er ein großer, starker, schwarzhaariger Mensch mit gewaltigen Armen und langem Bart. Ich kann euch nicht viel mehr erzählen, und es sollte auch genug sein. Einige behaupten, er sei ein Bär, der von den großen, alten Bären des Gebirges abstammt, die dort oben lebten, ehe die Riesen kamen. Andere wiederum meinten, er sei ein Mann, der von jenen ersten Menschen abstammt, die noch lebten, ehe Smaug oder die anderen Drachen in diesen Teil der Welt kamen und ehe die Orks aus dem Norden in die Berge eindrangen. Ich kann es nicht sagen, obgleich ich glaube, dass das Letzte wahr ist. Ihm selbst stellt man besser keine Fragen. Jedenfalls, er steht unter keinem anderen Zauber als unter seinem eigenen. Er lebt in einem Eichenwald und bewohnt ein mächtiges Holzhaus, und als Mensch hält er Rinder und Pferde, die beinahe ebenso wunderbar sind wie er selbst. Sie arbeiten für ihn und sprechen zu ihm. Er ernährt sich nicht von ihnen, jagt und isst auch keine wildlebenden Tiere. Er besitzt Bienenstöcke über Bienenstöcke mit großen, grimmigen Bienen, und meist lebt er von Sahne und Honig. Als Bär streift er weit umher. Einmal sah ich ihn nachts ganz allein auf der Kuppe des Karoks sitzen. Er schaute dem Mond zu, der in den Nebelbergen unterging, und da hörte ich ihn in der Sprache der Bären brummen, Der Tag wird kommen, da werden sie verderben und ich werde zurückkehren. Deshalb also glaube ich, dass er einmal aus dem Gebirge kam. Bilbo und die Zwerge hatten nun genug, worüber sie nachdenken konnten, und sie fragten nicht weiter. Sie hatten noch immer einen langen Weg vor sich. Hügel auf und Hügel ab stolperten sie. Es wurde sehr heiß. Manchmal rasteten sie unter den Bäumen. Und dann fühlte Bilbo sich so hungrig, dass er Eicheln gegessen hätte, wenn sie reif genug gewesen wären und schon auf den Boden gefallen wären. Es war Nachmittag, als sie bemerkten, dass große blühende Flächen rund um sie auftauchten und dass es immer dieselben Pflanzen waren, die beieinander wuchsten, als ob jemand sie angepflanzt hätte. Insbesondere gab es Klee, im Wind wehende Flächen von rotem Fuchsklee und Purpurklee und weite Strecken von kurzem, weißen und süß nach Honig duftendem Steinklee. Ein Brummen und Schwirren und Dröhnen erfüllte die Luft. Überall summten Bienen umher. Und was für Bienen! Nie hatte Bilbo ähnliche gesehen. Wenn mich eine stechen sollte, dann schwelle ich an, bis ich noch einmal so dick bin, dachte er. Sie waren größer als Hornissen und die Drohnen ein gut Teil dicker als euer Daumen und die gelben Streifen auf ihren tiefschwarzen Körpern schimmerten wie glühendes Gold. »Wir kommen näher«, sagte Gandalf, »wir haben den Rand seiner Bienenweiden erreicht.« Nach einer Weile gelangten sie zu einem Gürtel von hohen und sehr alten Eichen und hinter ihnen zu einer stattlichen Dornhecke, durch die man weder hindurchschauen noch hindurchkriechen konnte. »Am besten ihr wartet hier«, sagte der Zauberer zu den Zwergen. »Und wenn ich rufe oder pfeife, so kommt ihr hinterher. Ihr werdet sehen, welchen Weg ich gehe, aber immer nur in Paaren, denkt daran, etwa mit 5 Minuten Abstand. Bombur ist der dickste und kann für 2 zählen. Er kommt am besten allein und zuletzt. Los, Mr. Beutlin, irgendwo da hinten ist ein Gatter.« Und damit ging er in die Hecke entlang und nahm den erschrockenen Hobbit mit. Sie kamen bald zu einem hohen, breiten Holzgatter, hinter dem sie Gärten und eine Gruppe niedriger Holzhäuser sehen konnten. Einige waren mit Stroh gedeckt und aus roh behauenen Baumstämmen errichtet, Scheunen, Ställe, Schuppen und ein langes, niedriges Holzhaus. Innen, an der Südseite der großen Hecken, standen unglaublich viele Bienenkörbe in Reihen, deren oberer Teil glockenförmig aus Stroh gefertigt war. Die ganze Luft war vom Lärm der fort- und zufliegenden und der ein- und auskriechenden Bienen erfüllt. Der Zauberer und der Hobbit drückten das schwere, knarrende Gatter auf und gingen einen breiten Pfad hinunter zum Haus. Einige glatte, glänzende, wohlgepflegte Pferde trabten über den Rasen heran und betrachteten sie aufmerksam mit klugen Gesichtern. Dann galoppierten sie zu den Gebäuden davon. »Sie berichten ihm von der Ankunft Fremder«, sagte Gandalf. Bald erreichten sie einen Innenhof, der an 3 Seiten vor dem Holzhaus und seinen beiden langen Flügeln umschlossen war. Mitten im Hof lag ein großer Eichenstamm, daneben zahlreiche gekappte Äste. Dicht dabei stand ein gewaltig großer Mann mit dichtem schwarzem Bart und schwarzem Haar. Die bloßen Arme und Beine waren mit dicken Muskeln bepackt. Er trug einen wollenen Überwurf hinab bis zu den Knien und lehnte sich auf eine große Axt. Die Pferde standen bei ihm und hatten ihre Nasen auf seine Schultern gelegt. »Uff, da sind sie«, sagte er zu den Pferden. »Gefährlich sehen sie nicht aus. Mit den beiden könnt ihr mich allein lassen.« Er lachte ein gewaltig rollendes Lachen, legte seine Axt nieder und kam heran. »Wer seid ihr und was wünscht ihr?«, fragte er barsch, als er vor ihnen stand und Gandalf wie einen Turm überragte. Was Bilbo anging, so hätte dieser bequem zwischen seinen Beinen hindurchspazieren können und würde, ohne den Kopf einzuziehen, nicht einmal den Saum des braunen Überwurfs berührt haben. »Ich bin Gandalf«, sagte der Zauberer. »Namen nie gehört«, knurrte der Mann. »Und wer ist dieser kleine Bursche?«, fragte er, bückte sich herab und warf unter seinen buschigen schwarzen Augenbrauen hervor einen Blick auf Bilbo. »Dies ist Mr. Beutlin, ein Hobbit aus guter Familie und von untadeligem Ruf«, antwortete Gandalf. Bilbo verbeugte sich. Er hatte keinen Hut, den er abnehmen konnte, und die vielen fehlenden Knöpfe waren ihm sehr peinlich. »Ich bin ein Zauberer«, fuhr Gandalf fort. »Falls ihr noch nichts von mir gehört habt, so habe ich doch von euch gehört. Aber vielleicht habt ihr von meinem guten Vetter Radagast gehört, der dicht am Südrand des Nachtwaldes wohnt.« »Ja, habe ich. Für einen Zauberer kein schlechter Bursche. Für gewöhnlich sehe ich ihn dann und wann«, sagte Beorn. »Gut, jetzt weiß ich, wer ihr seid oder wer ihr vorgebt zu sein. Was wünscht ihr?« Um euch die Wahrheit zu gestehen, wir haben unser Gepäck verloren und beinahe sogar den Weg und wir brauchen dringend Hilfe oder wenigstens Rat. Ich kann wohl sagen, dass es uns bei den Orks im Gebirge ziemlich schlecht ergangen ist. Orks? Fragte der große Mann schon weniger schroff. Oho, so ist das. Ihr hattet Ärger mit den Orks? Warum seid ihr denn ihnen in die Quere gelaufen? Es lag keineswegs in unserer Absicht. Sie überraschten uns bei Nacht auf einem Pass, den wir überqueren mussten. Wir kamen aus dem Land drüben im Westen, aber das ist eine lange Geschichte. Dann kommt herein und erzählt sie mir, falls es nicht den ganzen Tag dauern soll, sagte der Mann und führte sie durch ein dunkles Tor, durch das man aus dem Hof ins Haus gelangte. Sie gelangten in einer weiten Halle, in deren Mitte sich ein offener Herd befand. Obgleich es Sommer war, brannte hier ein Holzfeuer und der Rauch stieg auf zum rußgeschwärzten Gebälk, wo er sich seinen Weg durch eine Öffnung im Dach hinaus ins Freie suchte. Sie gingen durch die düstere Halle, die nur durch das Feuer und das Rauchloch erhellt war, und kamen durch eine kleinere Tür in eine Art Vorbau, der auf Pfosten aus einzelnen Baumstämmen ruhte. Der Vorbau lag nach Süden, drinnen war es warm. Noch erfüllten die schräg einfallenden Strahlen der untergehenden Sonne den Raum und vergoldeten draußen mit ihrem Glanz den Garten. Dieser Garten war voll von Blumen, die bis zu den Stufen hochdrängten. Hier setzten sie sich auf Holzbänke nieder, während Gandalf seinen Bericht begann. Bilbo ließ die Beine baumeln und betrachtete inzwischen die Blumen, wobei er rätselte, was für Namen sie wohl haben mochten, denn er hatte kaum die Hälfte von ihnen jemals zuvor gesehen. »Ich kam über das Gebirge mit einem oder zwei meiner Freunde«, sagte der Zauberer. »Oder zwei? Ich kann bloß einen sehen, zudem nur einen sehr kleinen«, entgegnete Beorn. »Schön, um die Wahrheit zu sagen, ich wollte euch nicht mit einer ganzen Schar von uns behelligen, ehe ich nicht herausgefunden hatte, ob ihr beschäftigt wart. Ich werde einmal rufen, wenn es erlaubt ist.« »Los, ruft nur!« Also pfiff Gandalf einen langen, schrillen Pfiff und sogleich kamen Thorin und Dori um die Hausecke über den Gartenweg und stellten sich mit vielen Verbeugungen vor ihnen auf. »Mit einem oder drei Freunden, meintet ihr also?« bemerkte Beorn. »Aber das sind keine Hobbits, das sind Zwerge.« »Thorin Eichenschild, zu euren Diensten, Dori, zu euren Diensten«, sagten die beiden Zwerge und verbeugten sich aufs Neue. »Ich brauche eure Dienste nicht, schönen Dank«, sagte Beorn, »aber ich nehme an, ihr braucht meine. Ich bin nicht sehr erbaut von Zwergen. Aber wenn es wahr ist, dass ihr Thorin seid, Sohn des Trein, Sohn des Thor, so nehme ich an, und dass euer Freund ein vernünftiger Kerl ist und ihr Feinde der Orks seid und in meinem Land nicht auf Unfug aus seid, übrigens, worauf seid ihr überhaupt aus? Sie sind unterwegs, um das Land ihrer Väter zu besuchen, drüben, ostwärts des Nachtwaldes«, warf Gandalf ein. »Und es ist reines Missgeschick, dass wir überhaupt in euer Land geraten sind. Wir überquerten den Hochpass, der uns zu dem Weg südlich von eurem Land geführt haben würde, wenn uns nicht diese üblen Orks angegriffen hätte, wie ich euch gerade erzählen wollte.« »Dann los, fahrt fort«, sagte Beorn, der wirklich nicht sehr höflich war. Es war ein schrecklicher Sturm, die Steinriesen waren draußen und warfen Felsbrocken, und oben auf dem Scheitel des Passes suchten wir Schutz in einer Höhle, der Hobbit, ich und einige unserer Gefährten.« »Nennt ihr zwei einige?« »Gut, nein, in der Tat, mehr als zwei waren dabei. Wo sind sie? Getötet? Gefressen? Heimgezogen?« »Nein, keineswegs. Sie sind offenbar noch nicht alle auf meinen Pfeifen gekommen. Vermutlich Schüchternheit. Ihr werdet sehen, wir sind sehr besorgt, es könnte euch zu viel werden, wenn uns alle gastfrei aufzunehmen.« »Los, pfeift. Ich muss wohl eine Gesellschaft freihalten, scheint mir. Und auf ein oder zwei mehr kommt es dabei nicht an«, knurrte Beorn. Gandalf pfiff, aber Nori und Ori waren schon da, ehe er aufhörte, denn Gandalf, wie euch erinnert, hatte ihm befohlen, zu paaren, alle 5 Minuten zu erscheinen. »Hallo«, sagte Beorn, »ihr kamt ganz schön rasch, wo hattet ihr euch versteckt?« »Kommt her, meine Stehaufmännchen.« »Nori zu euren Diensten, Ori zu«, fingen sie an, aber Beorn unterbrach sie. »Schönen Dank, wenn ich eure Hilfe brauche, frage ich schon danach. Setzt euch und fahrt fort mit der Geschichte, sonst ist es Zeit fürs Abendbrot, ehe sie zu Ende ist.« Kaum waren wir eingeschlafen, fuhr Gandalf fort, da öffnete sich eine Spalte im Höhlengrund, Orks kamen heraus, griffen den Hobbit und die Zwerge und unsere ganze Ponytruppe. »Die ganze Ponytruppe? Was wart ihr denn, ein Wanderzirkus oder habt ihr Güter in Massen transportiert? Oder nennt ihr 6 gewöhnlich schon eine Truppe? Oh nein, es waren in der Tat mehr als 6 Ponys, denn auch wir waren mehr als 6 und nun, da sind noch 2 weitere. Gerade in diesem Augenblick erschienen Balin und Dvalin und verbeugten sich so tief, dass ihre Bärte den Steinboden fegten. Zuerst starrte der große Mann sie recht finster an, aber sie taten wirklich ihr Bestes, furchtbar nett und höflich zu sein. Unaufhörlich nickten sie, bückten, verbeugten sich und schwenkten ihre Kapuzen vor den Knien in typischer Zwergenmanier, bis er aufhörte, sie finster anzublicken und in ein gewaltiges Gelächter ausbrach. Sie sahen zu komisch aus. »Truppe, ja, das stimmt«, sagte er, »eine komische Truppe. Kommt hier rein, ihr lustigen Kerle. Und wie heißt ihr? Ich brauche eure Dienst nicht, ich brauche jetzt nur eure Namen. Und dann setzt euch und hört mit der Wackelei auf.« »Balin und Dvalin«, sagten sie und wagten es nicht, sich beleidigt zu fühlen. Plumps saßen sie auf dem Boden und schauten ziemlich überrascht dabei aus. »Nun also weiter«, sagte Beorn zu dem Zauberer. »Wo war ich? Oh ja, ich wurde nicht ergriffen. Ich erschlug ein oder zwei Orks mit einem Blitz.« »Gut«, knurrte Beorn. »In einem solchen Fall ist es ausgezeichnet, ein Zauberer zu sein.« Und schlüpfte durch den Spalt, bevor er sich schloss. Ich folgte ihn hinunter bis zur Haupthalle, die vor Orks nur so wimmelte. Der große Ork war da mit 30 oder 40 bewaffneten Wachen, und ich sagte mir, selbst wenn sie nicht mit Eisen aneinander gekettet wären, was könnten ein Dutzend Leute gegen so viele Orks ausrichten? Ein Dutzend? Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich 8 ein Dutzend nennen höre. Oder habt ihr noch ein paar Stehaufmännchen mehr, die bis jetzt nicht aus dieser Kiste gehoppelt sind? Ja, gewiss, hier scheint gerade noch ein Pärchen angekommen zu sein. Fili und Kili, glaube ich, sagte Gandalf, als diese beiden jetzt auftauchten, lächelten und sich verbeugten. Genug, sagte Beorn, setzt euch und seid still. Weiter, Gandalf. So fuhr Gandalf in seiner Geschichte fort, bis er zum Kampf in der Finsternis kam. Zur Entdeckung des unteren Ausgangs und ihrem Schrecken, als sie merkten, dass Mr. Beutlin verloren gegangen war. Wir zählten uns und fanden, dass kein Hobbit mehr bei uns war. Wir waren nur noch 14. 14? Das ist das erste Mal, dass ich höre, 10 weniger 1 sei 14. Ihr meint 9. Oder ihr habt mir noch nicht alle Namen genannt. Ah gut, natürlich, ihr habt ja Eun und Gloin noch nicht gesehen. Und wirklich, ach, da sind sie. Ich hoffe, ihr verzeiht ihnen, dass sie euch behelligen. Oh, lasst sie nur alle kommen. Los ran, kommt her, ihr beiden, und setzt euch. Aber schaut her, Gandalf. Selbst jetzt haben wir nur euch selbst, 10 Zwerge und den Hobbit, der verloren ging. Das macht 11 plus ein Abhandengekommener. Und nicht 14, es sei denn, dass Zauberer anders zählen als andere Leute. Aber jetzt bitte fahrt fort. Beorn versuchte, so gut es ging, sich nichts anmerken zu lassen, aber in Wirklichkeit war er schon sehr gespannt. In alten Tagen hatte er gerade den Teil des Gebirges, den Gandalf beschrieb, sehr gut gekannt. Er nickte und brummte, als er vom Wiederauftauchen des Hobbits hörte, von ihrem Herunterkrabbeln am Geröllhang und dem Wolfsring in den Wäldern. Als Gandalf zu der Baumkletterei kam, mit all den Wölfen unter ihren Füßen, stand er auf und murmelte, »Ich wünschte bloß, ich wäre dabei gewesen, ich hätte ihn mehr als Feuerwerk gegeben.« »Gewiss«, sagte Gandalf und war sehr froh, dass seine Geschichte Eindruck machte. »Ich tat, was ich konnte. Da hingen wir, unter uns wurden die Wölfe verrückt und da und dort ging der Wald in Flammen auf und gerade jetzt kamen die Orks aus den Bergen und entdeckten uns. Sie brüllten vor Entzücken und sangen Spottlieder auf uns. 15 Vögel in hohen Föhren.« »Du meine Güte«, brummte Beorn, »glaub bloß nicht, dass Orks nicht zählen können. Sie können es. 12 sind nicht 15, das wissen sie auch.« »Und ich auch. Da waren auch Bifo und Bofo dabei. Ich habe bisher nicht gewagt, sie euch vorzustellen, aber da sind sie schon.« Bifo und Bofo kamen heran. »Und ich«, keuchte Bombur, der hinter ihnen herschnaufte. Er war fett und ärgerlich dazu, dass man ihn als letzter zurückgelassen hatte. Deshalb hatte er sich geweigert, 5 Minuten länger zu warten und war den anderen beiden unmittelbar gefolgt. »Gut, jetzt sind wirklich 15 von euch da, und weil Orks zählen können, vermute ich, dass dies alles war, was da in den Bäumen hing. Vielleicht können wir jetzt die Geschichte ohne weitere Unterbrechung zu Ende hören.« Mr. Beutlin sah ein, wie klug Gandalf gewesen war. Die Unterbrechungen hatten Beorn in Wirklichkeit nur noch gespannter gemacht auf die Geschichte, und die Geschichte hatte ihn davon abgehalten, gleich die Zwerge wie verdächtige Bettler zum Teufel zu jagen. Wenn er es irgend einrichten konnte, lud Beorn nie Besuch in sein Haus. Er hatte nur sehr wenige Freunde und diese lebten ein gutes Stück weiter weg. Auch lud er nie mehr als 2 gleichzeitig ein. Jetzt aber hatte er 15 Fremde in seiner Vorhalle sitzen. Mit der Zeit hatte Gandalf seinen Bericht beendet, von der Rettung durch die Adler erzählt und wie sie alle zum Karok gebracht worden waren. Die Sonne war inzwischen hinter den Gipfeln der Nebelberge versunken und die Schatten in Beorns Garten waren lang geworden. Eine ausgezeichnete Geschichte, sagte er. Die beste, die ich seit langer Zeit gehört habe. Wenn alle Bettler eine solche gute zu erzählen hätten, würden sie mich umgänglicher finden. Ihr mögt sie vielleicht nur erfunden haben. Ein Abendbrot habt ihr in jedem Fall verdient. So, jetzt wollen wir etwas zu essen heranschaffen. Ja, bitte, sagten alle miteinander. Und vielen Dank. Im Inneren der Halle war es jetzt fast ganz dunkel geworden. Beorn klatschte in die Hände und herein trabten 4 wunderschöne weiße Ponys und mehrere große, langgliedrige, graue Hunde. Beorn sagte etwas zu ihnen in einer seltsamen Sprache. Es war, als ob Tierlaute zu Sätzen gefügt wären. Sie liefen wieder hinaus und kamen bald mit Fackeln im Maul zurück, und die sie am Feuer entzündeten und in niedrigen Klammern an die Säulen der Halle steckten, die um den mittleren Kamin standen. Die Hunde konnten auf ihren Hinterbeinen laufen und Gegenstände mit ihren Vorderpfoten herantragen. Rasch holten sie Tafeln und Gestelle von den Seitenwänden und stellten sie nahe beim Feuer auf. Da hörte man ein Bäh, Bäh, Bäh und herein kamen einige schneeweiße Schafe, die von einem kohlschwarzen Widder geführt wurden. Eines trug eine weiße Tischdecke, in deren Rand Tierfiguren gestickt waren. Andere trugen Teebretter auf ihren breiten Rücken mit Töpfen, flachen Schüsseln, Messern und hölzernen Löffeln, die ihnen die Hunde abnahmen und schnell auf die Tischgestelle legten. Diese waren sehr niedrig, niedrig genug, dass selbst Bilbo bequem daran sitzen konnte. Ein Pony schob 2 niedrige Bänke mit breiten, binsengeflochtenen Sitzflächen und kurzen, dicken Füßen für Gandalf und Thorin heran und dann ans gegenüberliegende Tischende Beorns mächtigen schwarzen Stuhl, der von gleicher Art war. Beorn saß sehr bequem darin und streckte seine großen Beine weit unter den Tisch. Das waren alle Stühle, die er in seiner Halle hatte. Worauf aber sollten die anderen sitzen? Sie wurden nicht vergessen. Die Ponys rollten runde, trommelförmige Baumklötze herein, die fein und sauber geglättet und selbst für Bilbo niedrig genug waren. So saßen sie bald alle wohlversorgt an Beorns Tafel und die Halle hatte seit vielen Jahren nicht mehr eine solche Versammlung gesehen. Da stand nun eine Mahlzeit vor ihnen, wie sie sie seit ihrem Besuch im Haus an der Einödgrenze und ihrem Abschied von Elrond nicht mehr erlebt hatten. Das Licht der Fackeln und des Feuers flackte rund um sie her und auf der Tafel standen 2 hohe rote Bienenwachskerzen. Während der ganzen Mahlzeit erzählte Beorn in seiner tiefen, rollenden Stimme Geschichten über die wilden Gegenden auf dieser Seite des Gebirges und besonders über den dunklen und gefährlichen Wald, der einen Tagesritt weit sich vor ihnen von Nord nach Süd erstreckte und den Weg nach Osten versperrte, der schreckliche Nachtwald. Die Zwerge lauschten und schüttelten ihre Bärte, denn sie wussten, dass sie sich bald in diesen Wald hineinwagen mussten und dass nach der Überquerung des Gebirges dies die schlimmste aller Gefahren war, die sie zu bestehen hatten, ehe sie in den Herrschaftsbereich des Drachen gelangten. Als das Essen vorüber war, fingen sie an, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Aber Beorn schien schläfrig zu werden und ihnen wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Sie sprachen meist von Gold und Silber und Juwelen, von Gegenständen des Schmiedehandwerks, doch Beorn nahm daran keinen Anteil. In seiner Halle gab es nichts aus Gold und Silber, und außer den Messern war kaum etwas aus Metall gefertigt. Vor ihren hölzernen Methumpen saßen sie lang noch am Tisch. Von draußen kam die Nacht. Die Feuer in der Mitte der Halle wurden mit frischen Holzklotzen neu aufgebaut, die Fackeln wurden gelöscht, und noch immer saßen sie im Licht der tanzenden Flammen. Die Säulen der Halle standen hoch aufgerichtet hinter ihnen, ihr oberer Teil in Dunkelheit gehüllt wie die Bäume des Waldes. Ob es nun Zauberei war oder nicht, Bilbo schien es, als ob er ein Geräusch hörte wie Wind in den Zweigen, der im Gebälk rüttelte, und wie das Schreien der Eulen. Bald sank ihm der Kopf vor Schläfrigkeit vornüber, und die Stimmen versanken in weiter Ferne. Da wachte er mit einem Ruck auf. Die große Tür krachte und wurde ins Schloss geworfen. Beorn war gegangen. Die Zwerge saßen mit gekreuzten Beinen um das Feuer und gerade jetzt fingen sie an zu singen. Die Verse erzählten vom Wind, der über die dürre Heide hinwegbrauste, Rauchschwaden über dem Drachenlager im einsamen Berg zerfetzte, dann unter dem Mond, der sein altes, vergilbtes Segel setzte, die Welt verließ und in der sterntiefen Nacht die riesigen Seen der Finsternis aufwühlte. Bilbo fing wieder an, einzunicken. Plötzlich stand Gandalf auf. »Es ist Zeit, für uns schlafen zu gehen«, sagte er. »Für uns, aber nicht für Beorn, nehme ich an. In seiner Halle sind wir heil und sicher aufgehoben. Aber ich warne euch alle, vergesst nicht, was Beorn uns sagte, ehe er ging. Ihr dürft nicht hinausgehen, ehe die Sonne kommt, bei Leib und Leben nicht.« Bilbo stellte fest, dass seitwärts auf einem Aufsatz zwischen Pfeilern und Außenwand Lager bereitet wurden. Für ihn gab es eine kleine Strohmatratze und wollene Decken. Sehr froh krabbelte er hinein, auch wenn es Sommerzeit war. Das Feuer war niedergebrannt und er schlief ein. Doch in der Nacht wachte er auf. Das Feuer war zu glimmender Asche zerfallen, die Zwerge und Gandalf schliefen, nach ihrem Atmen zu urteilen. Der hochstehende Mond, der durch das Rauchloch im Dach blickte, hatte einen weißen Fleck auf den Boden gezeichnet. Von draußen aber war ein Brummen zu hören und ein Geräusch, als ob ein großes Tier vor der Tür scharrte. Bilbo überlegte, was es bedeuten mochte, ob es Beorn in seiner Verzauberung wäre und ob er als Bär hereinkommen und sie töten würde. Er tauchte unter seine Decken, verbarg seinen Kopf und fiel schließlich wieder in Schlaf, obgleich er sich doch so sehr fürchtete. Es war heller Morgen, als er aufwachte. Einer von den Zwergen war in dem dunklen Winkel, in dem er lag, über ihn gestolpert und mit einem Plumps von dem Aufsatz auf den Hallenboden heruntergerollt. Es war Bofur und er murrte, als Bilbo seine Augen öffnete. »Steh auf, du Faulpelz«, sagte er, »oder es bleibt nichts mehr zu frühstücken übrig für dich.« Auf sprang Bilbo. »Frühstück«, rief er, »wo ist das Frühstück?« »Zum größten Teil in unserem Bauch«, antworteten die anderen Zwerge, die in der Halle umhergingen. »Aber was wir übrig gelassen haben, steht draußen in der Vorhalle. Wir haben uns nach Beorn umgesehen, die ganze Zeit, nachdem die Sonne aufging, aber keine Spur von ihm gefunden, abgesehen von dem Frühstück, das wir draußen vorfanden.« »Wo ist Gandalf?«, fragte Bilbo und sah zu, dass er möglichst rasch etwas zu essen fand. »Oh, fort und irgendwo draußen«, sagten sie ihm. Aber auch vom Zauberer keine Spur an diesem Tag. Kurz vor Sonnenuntergang betrat er die Halle, wo der Hobbit und die Zwerge gerade ihre Abendmahlzeit einnahmen, die ihnen, wie schon den ganzen Tag, Beorns wunderbare Tiere auftrugen. Von Beorn hatten sie seit der letzten Nacht weder etwas gesehen noch gehört und sie waren schon sehr verwundert. »Wo ist unser Gastgeber und wo seid ihr selbst den ganzen Tag geblieben?«, riefen sie alle zugleich. Eine Frage immer hübsch nach der anderen. Und das erst nach dem Abendbrot. Seit dem Frühstück habe ich keinen Bissen mehr gegessen. Schließlich schob Gandalf Teller und Krug von sich. Er hatte zwei ganze Brotlaibe verspeist, mächtig bestrichen mit Butter, dazu Honig und dicke Sahne. Und dann hatte er noch ein Viertel Met getrunken. Er holte seine Pfeife hervor. »Ich will die zweite Frage zuerst beantworten«, sagte er. »Donnerwetter! Ist dies ein herrlicher Platz für Rauchringe?« Und in der Tat, für lange Zeit konnten sie nichts anderes aus ihm herausbringen. Er war viel zu beschäftigt, Rauchringe aufsteigen zu lassen, die rund um die Hallenpfeiler schwebten und die unterschiedlichsten Formen und Farben annahmen. Zum Schluss mussten sie sich gegenseitig durch das Loch im Gebälk hinausjagen. Von draußen wird es sehr seltsam ausgesehen haben, wie ein Rauchring nach dem anderen in die Luft stieg, grüne, blaue, rote, silbergraue, gelbe, weiße, große und dünne, kleine, die durch große hindurchzogen und sich zu achten vereinigten oder wie ein Schwarm Vögel davonstuben. »Ich habe Bärenfährten aufgespürt«, sagte er endlich. »Es muss wohl eine richtige Bärenversammlung heute Nacht hier draußen stattgefunden haben. Ich merkte bald, dass die Fährten nicht allein von Beorn herrühren konnten. Sie waren viel zu zahlreich und verschieden groß. Ich würde sagen, es waren kleine Bären, große Bären, gewöhnliche Bären und riesenhafte Bären, die da vom Beginn der Nacht bis fast zum Morgengrauen getanzt haben. Sie kamen aus nahezu allen Richtungen, ausgenommen vom Westufer des Flusses, vom Gebirge. In diese Richtung führte bloß eine einzige Fährte, und diese kam nicht, sondern führte nur von hier dorthin. Ich folgte ihr bis zum Karok. Dort verschwand sie im Fluss, aber für mich war das Wasser zu tief und die Strömung zu stark, um hinüberzuwechseln. Es ist leicht, wie ihr euch erinnert, von hier aus durch die Furt den Karok zu erreichen, aber auf der anderen Seite ragt er wie eine Klippe aus einem Strom voller Wirbel. Meilenweit musste ich suchen, ehe ich eine Stelle fand, an der der Fluss breit und seicht genug war, damit ich watend und schwimmend hinüberkam. und dann musste ich die Meilen zurückgehen und die Fährte wieder aufnehmen. Inzwischen war es zu spät geworden, ihr lange weiter zu folgen. Sie führte geradewegs auf die Kiefernwälder an der Ostseite der Nebelberge zu, wo wir unsere hübsche kleine Zusammenkunft mit den Riesenwölfen vorletzte Nacht hatten. Und damit hoffe ich, euch eure erste Frage beantwortet zu haben, endete Gandalf, und er saß eine Weile schweigsam da. Bilbo glaubt, er hätte erraten, was Gandalf meinte. »Was sollen wir machen?« rief er, »wenn er alle Wölfe und Orks herbeiholt. Wir werden gefangen und umgebracht werden. Aber ihr sagt doch, Beorn wäre keineswegs ihr Freund.« »So sagte ich, seid nicht albern. Besser wär's, ihr würdet ins Bett gehen, denn euer Verstand fängt an zu schnarchen.« Bilbo fühlte sich zermalmt und da ihm nichts anderes einfiel, ging er zu Bett. Und während die Zwerge noch sangen, schlief er ein und zerbrach sich dabei noch immer seinen kleinen Kopf Beorns wegen, bis er von Hunderten von schwarzen Bären träumte, die draußen im Hof immerzu rund und rund ihre langsamen, schwerfälligen Tänze tanzten. Und dann wachte er auf, als jeder andere schlief, und er hörte das gleiche Kratzen, Schnaufen, Scharren und Brummen wie vor dem. Am nächsten Morgen wurden sie durch Beorn selbst geweckt. »So, ihr seid also noch hier«, rief er. Er hob den Hobbit auf und lachte. Nicht von Riesenwölfen oder Orks oder bösen Bären gefressen, wie ich sehe. Und er klopfte Mr. Beutlin höchst respektlos auf die Weste. Das kleine Kaninchen ist wieder prall und fett von Milch und Honig, er lachte. Kommt und holt euch noch mehr. So gingen sie alle mit ihm zum Frühstück. Beorn war ganz verändert, erschien allerbester Laune und brachte sie mit seinen Geschichten zum Lachen. Sie brauchten sich auch nicht lange zu wundern, wo er so lange geblieben und warum er so freundlich zu ihnen geworden war, denn er erzählte es ihnen selbst. Er war über den Fluss gegangen und geradewegs auf das Gebirge zu, woraus ihr schließen könnt, wie rasch er auf den Füßen war, jedenfalls als Bär. Die verbrannte Wolfslichtung bewies ihm, dass dieser Teil ihrer Geschichte wahr sein musste. Aber er hatte mehr als das gefunden. Er hatte einen Riesenwolf, einen Warg gefangen und einen Ork dazu, die durch die Wälder streiften. Von diesen erfuhr er allerlei Neuigkeiten. Die Ork-Patrouillen jagten noch immer mit den Wargen hinter den Zwergen her und sie waren schrecklich zornig über den Tod des großen Ork und weil dem Wolf-Hauptmann die Nase verbrannt worden und so mancher aus seiner Garde durch das Feuer des Zauberers umgekommen war. So viel erzählten sie Beorn, als er sie zum Reden zwang. Aber er vermutete, dass da noch mancher böse Streich vorbereitet wurde und dass ein Überfall der ganzen Ork-Armee und der verbündeten Wölfe zu fürchten war. Ein Überfall in die Länder im Schatten des Gebirges, um die Zwerge zu erwischen oder Rache an Menschen und allen Wesen zu nehmen, die sie beherbergt haben mochten. »Eure Geschichte war eine gute Geschichte«, sagte Beorn, »aber jetzt, da ich sicher bin, dass sie wahr ist, gefällt sie mir noch einmal so gut. Ihr müsst schon entschuldigen, dass ich mich nicht auf euer Wort verlassen habe. Wenn ihr selbst am Rand des Nachtwaldes lebtet, würdet ihr keinem trauen, es sei denn, ihr kennt ihn wie euren Bruder oder noch besser als diesen. Wie die Sache steht, so kann ich euch nur sagen, dass ich, so schnell ich konnte, zurückeilte, um mich zu vergewissern, dass ihr sicher seid und euch jede Hilfe, die in meiner Macht steht, zuteil wird. Nach all dem werde ich freundlicher über Zwerge denken. Den großen Ork erschlagen, wer das bedenkt.« Er lachte zornig in sich hinein. »Was habt ihr mit dem Ork und dem Warg gemacht?« fragte Bilbo plötzlich. »Kommt und seht«, sagte Beorn, und sie folgten ihm um das Haus. Ein Ork-Kopf stak auf dem Gatter und ein Wargfell war draußen an einen Baumstamm genagelt. Beorn war ein schrecklicher Feind. Aber jetzt war er ihr Freund und Gandalf hielt es für klug, ihm ihre ganze Geschichte zu erzählen und den Grund für ihre Reise, so dass sie alle nur mögliche Hilfe von ihm bekommen konnten. Und dies versprach er für sie zu tun. Er wollte jedem ein Pony geben und Gandalf ein Pferd für den Marsch bis zum Wald. Dazu sollten sie Nahrungsmittel haben, die bei sorgfältigem Gebrauch für Wochen reichen und die so verpackt sein sollten, dass sie so leicht wie irgend möglich zu tragen waren. Nüsse, Mehl, verschlossene Krüge mit getrocknetem Obst, rote irdene Töpfe mit Honig, Zwieback, der sich lange halten würde und von dem schon eine Handvoll notfalls für einen langen Marsch genügte. Seine Herstellung war eines seiner Geheimnisse. Aber es war Honig darin, wie in den meisten seiner Nahrungsmittel. Sie schmeckten gut, obgleich sie durstig machten. Wasser, so sagte er, brauchten sie auf dieser Seite des Waldes nicht mitzuschleppen, denn es gäbe Bäche und Quellen genug am Weg. Aber euer Pfad durch den Nachtwald ist dunkel, gefährlich und schwierig, fügte er hinzu. Wasser ist dort nicht leicht zu finden und Nahrungsmittel schon gar nicht. Die Zeit für Nüsse ist noch nicht gekommen, obgleich sie kommen und sogar vorübergehen kann, ehe ihr die andere Seite erreicht. Und Nüsse sind von allem, was dort wächst, das einzige zum Essen. Die Wildnis ist finster und sonderbar und unberechenbar. Ich will euch mit Häuten versorgen, in denen ihr Wasser mitnehmen könnt. Auch will ich euch Bogen und Pfeile geben. Aber ich zweifle sehr, ob irgendetwas im Nachtwald wirklich genießbar ist. Einen Fluss gibt es dort, der schwarz und rasch fließend euren Pfad kreuzt. Trinkt ja nicht aus ihm und badet nicht darin, denn ich habe gehört, dass er verzaubert ist und Schlafmüdigkeit und Vergessen bringt. Und in dem trüben Schatten dieses Waldes werdet ihr nichts Genießbares oder Ungenießbares schießen können, ohne den Pfad zu verlieren. Den Pfad aber dürft ihr niemals verlassen, auch aus keinem noch so wichtigen Grund. Das ist alles, was ich euch raten kann. Jenseits des Waldrandes kann ich euch so gut wie gar nicht helfen. Ihr müsst euch auf euer Glück, euren Mut und die Lebensmittel verlassen, die ich euch mitgebe. Mein Pferd und meine Ponys müsst ihr am Rand des Waldes, darum muss ich euch bitten, zurückschicken. Ich wünsche euch einen guten Weg und mein Haus steht euch offen, wenn ihr je diesen Weg zurückkommt. Sie dankten ihm mit vielen Verbeugungen und dem Schwenken ihrer Kapuzen und manchem zu euren Diensten, o Herr, der großen hölzernen Hallen, aber ihr Herz sank ihnen bei diesen ernsten Worten in die Hose und sie spürten, dass das Abenteuer viel gefährlicher war, als sie angenommen hatten. Denn selbst wenn sie alle Gefahren des Waldes bestanden, so wartete doch noch der Drache am Ende auf sie. Den ganzen Morgen waren sie geschäftig bei ihren Vorbereitungen. Am frühen Nachmittag aßen sie zum letzten Mal mit Beorn und nach der Mahlzeit bestiegen sie die Streitrosse, die er ihnen lieh. Sie riefen ihm manchen Abschiedsgruß zu und ritten eilig zum Gatter hinaus. Als sie die hohen Hecken im Osten von Beorns eingefriedetem Land hinter sich ließen, wandten sie sich nach Norden und später nach Nordwest. Auf seinen Rat hin strebten sie nicht mehr dem Hauptweg quer durch den Wald zu, der südlich seines Landes begann und der alte Nachtwaldweg genannt wurde. Wären sie dieser Straße gefolgt, so hätte ein kleiner Wasserlauf aus dem Gebirge sie bis zum gewaltigen Fluss geführt, viele Meilen südlich von Karok. An diesem Punkt lag eine tiefe Furt, die sie hätten kreuzen können, wenn sie ihre Ponys noch gehabt hätten. Auf der anderen Seite führte ein schmaler Steig zum Saum des Nachtwaldes und zum Beginn des alten Nachtwaldweges. Aber Beorn hatte sie gewarnt, dass sich gerade auf diesem Steig oft Orks herumtrieben, während der Waldweg selbst, wie er gehört hatte, zugewachsen war und am östlichen Ende gar nicht mehr benutzt wurde und in unwegsame Sümpfe führte. Außerdem lag der Ostausgang so weit südlich des einsamen Berges, dass sie von dort einen langen und schwierigen Marsch nach Norden hätten antreten müssen. Nördlich des Karoks schloss sich der Saum des Nachtwaldes dichter an die Ufer des gewaltigen Flusses an, und obgleich hier auch das Gebirge näher herankam, hatte Beorn ihnen geraten, diesen Weg zu gehen. Denn an einer Stelle, die nur wenige Tagesritte nördlich des Karoks lag, fand sich der Eingang eines kaum bekannten Pfades quer durch den Nachtwald, der geradewegs auf den einsamen Berg zulief. Die Orks, hatte Beorn gesagt, werden noch 100 Meilen nördlich vom Karok den gewaltigen Fluss nicht überqueren und um mein Haus, nachts ist es wohl geschützt, einen großen Bogen machen. Aber dennoch, ich würde rasch reiten. Denn wenn sie ihren Überfall bald ausführen, so kreuzen sie den Fluss im Süden und streifen den ganzen Waldrand ab, um euch den Weg abzuschneiden. Und Waage rennen rascher als Ponys. Kurz, es ist sicherer, wenn ihr euch nach Norden wendet und selbst wenn es scheint, als rittet ihr zurück und gerietet wieder in die Nähe ihres Reiches. Denn das werden sie am wenigsten erwarten und sie werden länger reiten müssen, wenn sie euch fangen wollen. Reitet nun los, so schnell ihr könnt. Deshalb also ritten sie jetzt schweigsam, galoppierten, wo der Grund grasig und eben war, das Gebirge lag finster zu ihrer Linken und die Linie des Flusses mit seinen Bäumen rückte immer dichter heran. Die Sonne hatte sich gerade dem Westen zugewandt, als sie aufbrachen und am Abend lag sie golden auf dem Land. Es war schwer, gerade jetzt an eine Verfolgung durch Orks zu denken und als so manche Meile sich von Beorns Haus trennte, fingen sie wieder an zu reden und zu singen und vergaßen den finsteren Waldweg, der vor ihnen lag. Aber am Abend, als die Dämmerung kam und die Gipfel des Gebirges im Sonnenuntergang glühten, machten sie Rast und stellten eine Wache auf, und die meisten schliefen mit schweren Träumen ein, denn in denen das Geheul jagender Wölfe widerklang und das Geschrei der Orks. Doch der nächste Morgen zog strahlend und klar herauf. Es lag herbstlich weißer Nebel auf der Erde und die Luft war kalt. Als die Sonne sich rot im Osten erhob, zergingen die Nebelbänke, und als die Schatten noch lang waren, zogen die Zwerge weiter. So ritten sie noch zwei weitere Tage, und während der ganzen Zeit sahen sie nichts anderes als Gras und Blumen und Vögel und einzelne Bäume und gelegentlich kleine Rudel Hirsche, die ästen oder am Nachmittag im Schatten ruhten. Manchmal sah Bilbo Geweihe aus dem hohen Gras ragen, und zuerst dachte er, es wären abgestorbene Baumäste. Am dritten Abend hatten sie es sehr eilig, vorwärts zu kommen, denn Beorn hatte gesagt, sie würden den Eingang des Nachtwaldes früh am vierten Tag erreichen. Sie ritten also nach Einbruch der Dämmerung immer noch weiter, im Mondschein bis tief in die Nacht. Als das Licht zu schwinden begann, war es Bilbo, als ob er dann und wann auf seiner rechten oder auf seiner linken die dunklen Umrisse eines großen Bären in gleicher Richtung trotten sah. Aber als er es wagte, Gandalf darauf aufmerksam zu machen, antwortete der Zauberer nur: »Still, schaut nicht hin!« Am nächsten Tag brachen sie noch vor der Dämmerung auf, obgleich ihre Nachtruhe nur kurz gewesen war. Sobald es hell wurde, sahen sie den Wald auf sich zukommen, als ob er sie erwartete, eine schwarze und finstere Wand. Das Land stieg allmählich an, und es war dem Hobbit, als ob ein großes Schweigen sie fest umschloss. Wenige Vögel sangen noch, es gab kein Rotwild, selbst Kaninchen waren nicht mehr zu entdecken. Nachmittags erreichten sie den Rand des Nachtwaldes und rasteten unter dem gewaltig überhängenden Laubwerk der äußeren Bäume. Ihre mächtigen Stämme waren knorrig, ihre Zweige ineinander verschlungen, ihre Blätter dunkel und lang. Efeu wuchs an ihnen empor und hing bis zur Erde herab. »Ja, hier ist der Nachtwald«, sagte Gandalf, »der größte aller Wälder in der nördlichen Welt. Ich hoffe, euch gefällt sein Anblick. Jetzt müsst ihr diese vorzüglichen Ponys heimsenden, die ihr euch geliehen habt.« Am liebsten hätten die Zwerge zu murren begonnen, aber der Zauberer sagte, sie seien nicht ganz gescheit. »Beorn ist nicht so weit weg, wie ihr glaubt, und es wäre jedenfalls besser, ihr würdet euer Versprechen halten, denn er ist ein schrecklicher Gegner. Die Augen von Mr. Beutlin sind schärfer als eure, falls ihr nicht ebenfalls Nacht um Nacht nach Einbruch der Dunkelheit einen großen Bären neben uns wandern oder in der Ferne im Mondlicht unser Lager beobachten seid. Nicht nur, um für euch zu wachen und euch zu führen, sondern auch, um Acht auf die Ponys zu haben. Beorn mag euer Freund sein, aber er liebt seine Tiere wie Kinder. Ihr könnt nicht ermessen, was es heißt, dass er Zwerge so weit und so schnell auf ihnen reiten ließ, noch was geschehen würde, falls ihr versuchen solltet, die Ponys mit in den Wald zu nehmen.« »Und was geschieht mit dem Pferd?«, fragte Thorin. »Ihr habt nichts davon gesagt, dass es ebenfalls zurückgesandt wird.« »Nein, ich schicke es auch nicht zurück.« »Und wie ist es mit eurem Versprechen?« »Das ist meine Sache. Ich schicke es nicht. Ich reite es nämlich zurück.« Da wussten sie, dass Gandalf sie am Saum des Nachtwaldes verlassen würde, und sie waren verzweifelt. Aber was sie auch sagen mochten, nichts konnte seinen Entschluss ändern. »Nun, wir hatten uns damit auseinandergesetzt, als wir auf dem Karrog landeten«, sagte er, »unnütz darüber zu streiten. Ich habe, wie ich euch sagte, einige dringende Geschäfte im Süden, und ich habe mich schon genug verspätet, als ich mich abrackerte mit euch. Ehe alles vorbei ist, werden wir uns möglicherweise wieder begegnen. Hinwiederum natürlich vielleicht auch nicht. Das hängt von eurem Glück und eurem Mut und Spürsinn ab, und ich gebe euch Mr. Beutlin mit auf den Weg. Schon vorher habe ich euch gesagt, dass mehr in ihm steckt, als ihr glaubt. Ihr werdet nicht allzu lang brauchen, das herauszufinden. Seid ein bisschen vergnügter, Bilbo. Schaut nicht so sauer drein. Und ihr, Thorin und Kumpanei, ihr seid auch zuversichtlicher und nicht so betrübt. Schließlich ist dies eure Expedition. Denkt an den Schatz am Ende und vergesst den Wald und den Drachen wenigstens bis morgen früh.« Am nächsten Morgen sagt er noch immer dasselbe. So blieb also nichts anderes übrig, als die Wasserschläuche an einer klaren Quelle zu füllen, die sie dicht neben dem Waldeingang fanden, und die Ponys abzupacken. Sie verteilten das Gepäck, so gerecht sie es konnten, obgleich Bilbo dachte, dass seine Last schrecklich schwer sei. Der Gedanke gefiel ihm gar nicht, dass er mit all diesem Kram auf dem Rücken Meilen um Meilen dahin trotten sollte. »Macht euch nichts draus«, sagte Thorin. »Es wird allzu bald leichter werden. Nicht lang, und ich fürchte, dass jeder von uns sich sein Gepäck schwerer wünscht, dann nämlich, wenn das Essen knapper wird.« Endlich nahmen sie Abschied von den Ponys und drehten ihnen die Köpfe heimwärts. Sie trabten fröhlich davon und schienen glücklich zu sein, dem finsteren Nachtwald ihre Schweife zu zeigen. Als sie davonzogen, hätte Bilbo schwören können, dass etwas wie ein Bär den Schatten der Bäume verließ und rasch hinter ihnen hertrabte. Jetzt sagte auch Gandalf Lebewohl. Bilbo saß auf der Erde und kam sich sehr unglücklich vor. Er wünschte sich neben den Zauberer aufs hohe Pferd. Nach dem Frühstück, einem sehr ärmlichen, war Bilbo in den Wald gegangen und es schien ihm, als ob er schon am Morgen finster wie die Nacht und sehr geheimnisvoll war. »Man fühlt sich bewacht und beobachtet«, sagte sich Bilbo. »Auf Wiedersehen«, sagte Gandalf zu Thorin, »und auf Wiedersehen euch allen. Stracks durch den Wald, geht jetzt euren Weg, verlasst ihn nie, weicht ihr ab, dann möchte ich wetten, ihr findet ihn niemals wieder und werdet aus dem Nachtwald nicht herauskommen. Und dann, vermute ich, sehe ich weder euch noch sonst irgendwer euch jemals wieder.« »Müssen wir wirklich hindurch?« stöhnte der Hobbit. »Ja, ihr müsst«, erwiderte der Zauberer. »Falls ihr auf die andere Seite kommen wollt, entweder hindurch oder aufgeben. Und ich erlaube euch nicht, jetzt zurückzukehren, Mr. Beutlin. Ich schäme mich, dass ihr solche Gedanken habt. Ihr müsst an meiner Stelle Obacht auf alle diese Zwerge geben«, fügte er lachend hinzu. »Nein, nein«, sagte Bilbo, »das meinte ich ja gar nicht. Ich meinte, ob es da nicht einen Weg drumherum gibt.« »Den gibt es, wenn es euch nichts ausmacht, 200 Meilen etwa nach Norden zu wandern oder das Doppelte nach Süden. Aber selbst dann würdet ihr keinen sicheren Weg finden. Es gibt keine sicheren Wege in diesem Teil der Welt. Erinnert euch, ihr habt die Einödgrenze überschritten und müsst euch hier überall auf allerlei Späße gefasst machen. Ehe ihr den Nachtwald im Norden umgehen könnt, würdet ihr mitten in die Hänge der grauen Berge geraten und die sind einfach vollgestopft mit Orks, Hobkobolden und Ungeheuern übelster Art. Und ehe ihr den Wald im Süden umgehen könntet, würdet ihr in das Land des Geisterbeschwörers kommen. Und gerade euch, Bilbo, brauche ich keine Geschichten über diesen schwarzen Hexenmeister zu erzählen. Ich rate euch gut, geht niemals in Gegenden, die sein finsterer Turm überragt. Haltet euch an euren Waldweg, bleibt tapfer, hofft auf das Beste und mit einer riesengroßen Scheibe Glück könnt ihr eines Tages wieder herauskommen und die langen Sümpfe unter euch liegen sehen und hinter ihnen weit im Osten den einsamen Berg, wo der gute alte Smaug haust. Und ich hoffe, dass er euch nicht erwartet.« »Ein großer Trost, Tatsache«, knurrte Thorin. »Lebt wohl. Wenn ihr nicht mit uns gehen wollt, dann zieht besser jetzt ab, ohne weitere Reden.« »Gut, lebt wohl und buchstäblich lebt wirklich wohl«, sagte Gandalf. Er wandte sein Pferd und ritt hinab nach Westen. Aber er konnte der Versuchung nicht widerstehen, das letzte Wort zu behalten. Ehe er außer Reichweite war, drehte er sich nochmal um, legte die Hände an den Mund und rief ihnen etwas zu. Ganz schwach hörten sie seine Stimme aus der Ferne. »Lebt wohl! Seid vernünftig! Passt gut auf euch auf! Und verlasst niemals den Pfad!« Dann galoppierte er davon und war bald außer Sicht. »Oh, lebt nur wohl und verschwindet«, brummten die Zwerge, die wütend waren. Denn Gandalf zu verlieren, das hatte sie in Schrecken versetzt. Und jetzt begann der gefährlichste Teil ihrer Unternehmung. Ein jeder schulterte das schwere Gepäck und die Wasserschläuche, wandte sich aus dem Licht, das auf den Ländern draußen lag, und tauchte in den Wald ein.